Es ist 11.30 Uhr. Radio Sauerland, Nachrichten. Von Arnsberg bis Zischen. Mit Mechthild Brüne, guten Tag. Erster Hospiztag in Meschede, Vollendung des Waldskulpturenweges bei Schmallenberg, neuer Wanderweg in Hüsten. Auch im HSK werden immer mehr Menschen im Alter krank und pflegebedürftig. In Meschede findet heute der erste Hospiz- und Palliativtag im Kreishaus statt. Angehörige und pflegebedürftige Menschen können sich dort über Schmerzbekämpfung, Pflegemöglichkeiten rund um die Uhr und Sterbebegleitung informieren. Es gibt eine Ausstellung zum Thema. Außerdem Vorträge und Gesprächsmöglichkeiten mit betroffenen Angehörigen, Ärzten und Fachkräften. Die Veranstaltung wird vom Kreisgesundheitsamt, dem Caritasverband Meschede und dem Sandwalburger Krankenhaus Meschede organisiert. Andreas Melli war für Radio Sauerland. Auf dem Waldskulpturenweg in Schmallenberg wird heute das letzte Kunstwerk eingeweiht. Nach 10 Jahren ist der Weg damit vollendet. Die 11. Skulptur, der Blinker 2, ist eine riesige Installation, die aus der Ferne aussieht wie eine Projektionswand. Der Weg will Natur und Kulturgenuss verbinden. Hüsten hat einen neuen Wanderweg. Die 17 Kilometer lange Strecke führt rund um den Ort. Der Weg heißt Hüstener Freiheitsweg und ist ein Panoramaweg. Er wurde vom SGV und dem Heimatkreis Hüsten entwickelt. Anlass war das 650-jährige Jubiläum Freiheit Hüsten. Der Ort will damit seinen Status als Sport- und Freizeitort ausbauen. Insgesamt wurden 4 örtliche Rundwanderwege und 4 Hauptwanderwege mit neuen Wandermarkierungen versehen. Wanderkarten und ein Flyer zum Freiheitsweg sollen das neue Angebot bekannt machen. Caroline Linke für Radio Sauerland. Die SPD-Ortsvereine Neheim und Hüsten feiern heute ihr 100-jähriges Bestehen. Die beiden Ortsvereine haben zusammen rund 170 Mitglieder. Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit sind für beide zentrale Begriffe. Und das waren die Radio Sauerland Nachrichten mit Mechthild Brüne. Radio Sauerland Wetter. Das Wochenende ist wettertechnisch gespalten. Den ersten Teil haben wir, glaube ich, schon geschafft. Heute Morgen hat es noch teils kräftige Schauer im Sauerland gegeben. Hier in Meschede lockert es aktuell ein bisschen auf bei 11 bis 15 Grad. Morgen wird es dann von Brilon Hoppeke bis Arnsberg-Herdringen schöner und wärmer. Bei bis zu 22 Grad scheint im Sauerland die Sonne. Radio Sauerland Verkehr. Der Wochenendverkehr rollt. Aktuell gibt es keine Störungen. Einen Blitzer gibt es am Ortseingang von Meschede, wenn Sie vom Hennesee in die Stadt fahren. Dort steht der Blitzer. Weitere melden Sie uns kostenlos über die 0800 101 68 39. Gute Fahrt.